Aber ich sah in dem Zufall, dass Peter, ausgerechnet Peter Shaw, ein Detektiv, mir geholfen hat, eine Chance für mich. Aber ich hätte nie gedacht, dass meine Mutter so reagiert und Peter entführen lässt. Moment. Peter soll deine Mutter zu dem Versteck führen? Aber das würde ja heißen, dass... Ja, so ist es. Ich befürchte, dass sie euren Freund nach Shanghai gebracht hat. Was? Peter ist in China? Davon müssen wir ausgehen. Aber er weiß nicht nur nicht, wo sich die Beweise gegen meine Mutter befinden. Er weiß nicht einmal, wer ich bin oder warum ich verfolgt wurde. Ja, du musst deinen Großvater anrufen, dann kommt alles ans Licht. Das scheint meiner Mutter ja egal zu sein. Außerdem, wenn ich das tue, gibt es Krieg in meiner Familie. Und vielleicht unter allen Clans der Triaden. Das könnte sich ausweiten und zu einer Katastrophe führen. Hände hoch! Das sind die Leute meiner Mutter! Was wollen die denn von uns? Wir haben doch mit dieser Sache überhaupt nichts zu tun. Wir haben euren Freund Peter. Das heißt, wir hatten ihn. Er ist uns entwischt und dafür werdet jetzt ihr mitkommen. Aber... Bedankt euch bei Zuko. Er hat das angelichtet. Und ihr alle drei werdet das wieder gut machen. Was machen Sie da? Was ist das? Eine kleine Vorsichtsmaßnahme. Nur etwas Chloroform. Nein! Dann!